Ja, schön, dass ihr da seid zu dieser Mike Punk Not War, zu dieser mehr oder weniger klassischen Lesung, weil damit habe ich irgendwann mal angefangen. Und wie ich meine erste Lesung angefangen habe, da habe ich ein Lied abgespielt und so dachte ich mir, fange ich dieses Mal auch an. Kein Punk-Track, sondern eins von diesem Menschen hier. Dauert jetzt ein bisschen länger, aber ist sehr gut, wie ich finde. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief, aufgestanden unten aus Gewölben tief, in der Dämmerung steht er, groß und unerkannt, und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand. In den Abendlärm der Städte fällt es weit, Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit, und er merkt, der runde Rippen stockt so längst, es wird still, sie sehen sich um. Schon zu tanzen an. Und er schreit die Krieger alle auf und ab. Und es schallet, wenn das schwarze Haupt erschrinkt, drum von tausend Schädeln laute Kette hängt. Über runder Mauern blauen Flammenschall steht er über schwarzer Gassen Waffenschall, über Toren, wo die Wächter liegen quer, über Brücken, die von Bergen toter schwer. Die Flammen fressen brennend Wald um Wald. Gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt. Seine Stange haut er wie ein Köder nicht in die Bäume, dass das Feuer brause rückt. Über Sturm zerfetzter Wolken Widerstand, in des toten Dunkels kalten Wüstenein, dass er mit dem Brande weit die Nacht verdorrt. Pech und Feuer träufelt unten. Hundert Jahre ist der große Text nun alt, eine Wunde gegen Kriege und Gewalt. Doch er konnte uns wohl nicht erreichen, wenn man sieht, wie sich die Brüder gleichen. Gibt es einen, der im Kriege nicht verlor? Und nun sind der Kriege mehr als je zuvor. So viele Städte sind zerstört im gelben Rauch, warfen lautlos sich in tiefen Abgrundsbauch. Und schon wieder hört man herrisch Krieger schreien, aus den Dunkelheiten droht ihr Widerschein. Wieder wälzt sich die Vernunft dumpf in Gewalt, abgestorben ist das Hirn, das Herz ist kalt. Zahllos sind die Leichen schon im Schild bestreckt, von der todesstarken Vögel weiß bedeckt. Bleiche Kinder flehen uns Hände bringen dann, wache Hände mit dem Irrsinn. Thank you. In der öffentlichen Debatte hat sich ein Kriegszustand normalisiert. In der öffentlichen Wahrnehmung hat sich ein grundlegendes Freund-Feind-Schema etabliert, das immer wieder dann aufploppt, wenn einige allzu laut diesen Kriegszustand in Frage stellen. Nicht nur von Seiten der Herrschenden wird immer wieder bedingungslose Solidarität für eine Seite gefordert und als Begründung für repressive Maßnahmen gegen andere herangezogen. Der Krieg in der Ukraine war eine Zeitenwende. Der Krieg in der Ukraine ist mittlerweile über 3 Jahre alt. Und fast genauso lange mache ich auch schon Punkrock-Lyrik-Lesungen. Die Idee zu diesen Veranstaltungen entstand, weil ich festgestellt habe und auch immer noch einigermaßen erschrocken war und bin, dass die Diskussion in der Linken, in der Friedens- und antimilitaristischen Bewegung ziemlich ratlos ist. Was auch dazu führte, dass es aus meiner Sicht absurde Forderungen nach Flugverbotszonen, Waffenlieferungen und so weiter und so fort gab. Doch auch diese Diskussionen sind schon wieder vorbei. Zurück bleibt meine eigene Ratlosigkeit und vor allem die Frage, weshalb GenossInnen immer so völlig kritiklos auf die Schienen des herrschenden Diskurses aufspringen und den Forderungen folgen, die von der vorherrschenden Meinung und von vielen Herrschenden auch praktisch umgesetzt werden. Ich bin jetzt aber schon lange antimilitaristisch aktiv und das aus gutem Grund, denn ich lehne Krieg, Militarisierung und Militarismus in jeder Form prinzipiell ab und bin der festen Überzeugung, dass es in Kriegen keine GewinnerInnen geben kann. Kriege wie der in der Ukraine, wie der in Israel und Palästina und eigentlich die ganze Zeit überall irgendwo auf dieser Welt werden für mich nie im Interesse der Menschen geführt, sondern im Gegenteil auf deren, das heißt auch auf unseren Rücken ausgetragen. Und es kann in niemandes Interesse sein, dass es zu Kriegen kommt, dass Menschen Angst um ihre nackte Existenz haben müssen oder ihr Leben für Ideen verlieren, die nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun haben. Deshalb habe ich angefangen, Punkrock-Lyrik-Lesungen unter dem Namen Punk Not War zu machen. Ich habe aber nicht angefangen, Punkrock-Lyrik-Lesungen unter dem Namen Punk Not War zu machen, weil die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist. Ich habe angefangen, Punkrock-Lyrik-Lesungen unter dem Namen Punk Not War zu machen, weil ich Erinnerungen wachrufen wollte. Weil es mich einfach angekotzt hat, mit welcher hilflosen Orientierungslosigkeit auf einmal viele, die es hätten besser wissen müssen, in die Orchestergräben der Kriegsschallmeinen getaumelt sind. Weil es mich einfach angekotzt hat, mit welcher offensichtlichen Selbstverständlichkeit auf einmal einige, die es einmal besser wussten, ihre lauten Pauken und Trompeten in den Kriegsdienst stellten. Weil es mich einfach angekotzt hat, mit welcher ignoranten Dreistigkeit auf einmal wenige unter der schwarzen Fahne der Anarchie in die Schützengräben gezogen sind und blutiges Camouflage als den New Radical Shit verkauften. Dabei hätte es so einfach sein können. Sie hätten sich nur erinnern müssen. Erinnern, dass es im Krieg keine Sieger gibt. Denn Kriege werden immer von irgendwelchen Arschlöchern für irgendwelche absurden Ideologien wie Volk, Nation und Rasse geführt, für wirtschaftliche Interessen oder geopolitisches Machtgeschiebe. Krieg, Militarisierung und Militarismus sind die größten und auch die brutalsten Hürden, die dem guten Leben für alle im Wege stehen und sollten deshalb unter allen Umständen bekämpft werden. Und genau das habe ich versucht, mit Hilfe von Punkrock-Lyrics zu vermitteln. Denn ich habe mich daran erinnert, dass meine Haltung daraus entstand, dass ich durch Punkrock-Mucke politisiert wurde, die mich dazu geführt hat, auch mich antimilitaristisch zu engagieren und bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu sagen, dass Krieg eine ganz große Scheiße ist und Militarisierung und Militarismus einfach nur Moppelkotze. Das wollte ich damals, am 17. März 2022, im Kino der Regenbogenfabrik. Und das werde ich auch heute wieder versuchen, fast auf den Tag genau 3 Jahre später. Und das Ganze wieder mit Hilfe von Punkrock-Lyrics. Denn aufgeben ist keine Option. Aufgeben war keine Option vor 3 Jahren und aufgeben ist auch jetzt keine Option. Ich werde nicht aufgeben, daran zu glauben, dass eine Welt ohne Kriege möglich ist. Ich werde nicht aufgeben, daran zu glauben, dass eine Welt ohne Militär möglich ist. Ich werde nicht aufgeben, daran zu glauben, dass das gute Leben für alle möglich ist. Ich werde nicht aufgeben, daran zu glauben, dass das gute Leben für alle erst dann möglich ist, wenn es kein Militär mehr gibt, das Kriege führen kann. Ich werde nicht aufgeben, daran zu glauben, dass keine Kriege mehr geführt werden können, wenn es kein Militär mehr gibt. Ich werde nicht aufgeben, daran zu glauben, dass ihr das wisst. Ich werde nicht aufgeben, daran zu glauben, dass ihr euch daran erinnern könnt. Ich werde nicht aufgeben, euch daran zu erinnern. Und vielleicht erinnern sich einige von euch auch, dass sie einiges von dem, was ich heute sage, schon mal gehört haben. Das liegt nämlich daran, dass ich es immer noch richtig finde. Das liegt aber auch daran, dass in dieser Lesung fast wortgleich Teile von früheren Make Punk Not War Lesungen eingestreut sind. Aber dazu gibt es auch Texte und Statements, die neu sind. Denn vieles ist in den letzten 3 Jahren richtig geblieben. Vieles hat sich auch zum Falschen entwickelt. Und deshalb gibt es dann auch gleich erstmal ein paar Texte zum Thema Krieg, die ich noch nicht verwendet habe. Davor aber eine Zusammenfassung der Texte der ursprünglichen Make Punk Not War Lesung, die ich für meine erste Lesung hier in der Regenbogen, die ich hier im Regenbogencafé damals am 16. Februar 2023 gemacht hatte. Und nur so ganz nebenbei, weil es ja schon auch irgendwie eine Geburtstagslesung ist, das ist heute auch die 20. Lesung, die ich geschrieben habe. Und ich hoffe, noch viele weitere Lesungen schreiben zu können und jeden dritten Donnerstag hier im Regenbogencafé machen zu können. Deshalb auch vielen Dank an diejenigen, die heute nicht da sind, aber die mich dabei unterstützt haben, und natürlich auch vielen lieben Dank an euch, die ihr heute da seid und euch als Kaffee klatsche, wo wir es hoffentlich auch noch sehr lange zusammen machen. Aber jetzt erstmal der erste Text von damals. So auf der Folie ist mal so auf zusammengeschustert, welche Bands und Texte ich da drin verwurstet sind. Krieg ist pazifistisch, Militär ist Friedensmacht. So jubilieren die Trompeten von Jericho und dröhnen die Schalmeien im Trommelfeuer seit Anfang 22 angesichts des russischen Angriffskriegs. Eine Welt scheint auf den Kopf gestellt, die schon längst vergessen hat, wie es ist, auf eigenen Füßen zu stehen. Oh, seht uns an, wir stehen vor den Trümmern dieser Zivilisation. Wir leben in einem Albtraum und das Erwachen wird der Selbstmord sein. Ein paar clevere Affen erfanden das Rad und hier kommt die letzte Generation, die noch ein bisschen menschenwürdig leben kann. Und nur der Tod reibt sich die Hände. Die Gräber stehen bereit, denn nur er alleine wird der Sieger sein. Aber ich fürchte nicht um mein Leben. Ich habe nur Angst vor dem Schmerz. Und wann gibt es endlich wieder Krieg? Der Krieg kommt schneller zurück, als du denkst. Und das hier ist ein Machtspiel und du kriegst zurück, was du verschenkst. Ernstfall? Es ist schon längst zu weit. Ernstfall? Normalzustand seit langer Zeit. Es braust der Panzer im Sturmwind dahin. Und was ist so lustig an Liebe und Frieden? Wer steht, der kann noch siegen. Wer fällt, der bleibt liegen. Wer übrig bleibt, hat Recht. Und wer entflieht, der ist schlecht. Und wenn immer ihr für alles die Schuld gebt, ich habe keine Angst vor ihm. Und gute Gründe hat jeder von uns, die Wirklichkeit zu übersehen. 20 Uhr ARD-Propagandaschau. Was redet ihr da von Menschenrechtsverletzungen, Terrorismus, Völkermord? Eure Bomben bringen ständig Tausende in den Tod. Und dass ihr Menschen helfen wollt, das glaubt nur ein Idiot. Dow Jones ersteigt, wenn Bomben fallen. Wir können vor Ohnmacht nur noch lallen. Was dieser Frieden verdient, ist Krieg. Und es liegt an dir, dem Aufruf nicht zu folgen. Warum tust du immer, was man dir sagt? Deinem Urgroßvater haben sie erzählt, gegen den Erbfeind, für das Vaterland. Und er hat das wirklich geglaubt. Wie viele müssen fallen, bis auch der Letzte es versteht, dass es bei allen Kriegen dieser Welt nur um Mast und Kohle geht. Deinem Großvater sagen sie, gegen die slawischen Horden, für die abendländische Kultur. Er hat das wirklich geglaubt. Ihr verleiht euch Orden, lobt euch für eure Taten, steht Spalier an Monumenten aus Erz und aus Stein. Deinem Vater erzählen sie jetzt, gegen die Völkermörder, für die Menschenrechte, für den Frieden. Und unglaublich, er glaubt's. Doch eins ist ganz gewiss, diese Welt ist nicht die meine und damit hat es sich. Feiert eure Helden ohne mich. Denn gestern fiel's mir plötzlich ein, wie anders wird die Zukunft sein, wenn niemand mehr den Quatsch, die Hetze mitmacht. Nein, ich lass mich nicht erschlagen von eurer kalten Sachlichkeit. Wir treten einfach nicht mehr an. Was stört uns euer Stundenplan? Wir machen blau, bis das die Schule dicht macht. Und ich scheiß auf eure Fragen nach meines Lebens Nützlichkeit. Kein Gerede, nur die Tat. Zerstört die Waffen, nicht die Menschen. Nehmt euch, was sie euch genommen. Nehmt euch das, was euch gehört. Doch wir folgen keinen Helden. Wir kennen unseren Weg. Eine Revolution für den Frieden und die Freiheit. Eine Revolution für die Anarchie. Nur ein Molli, ja, das reicht nicht mehr. Neue Ideen müssen her. Denn solange uns nur Geschichten bleiben, die uns unser Leben schreibt, sollten wir am Leben bleiben, um uns selber vorzuschreiben, was als Leben in Geschichten bleibt. Soweit zu meinem Rückblick auf meine erste Lesung, weil in meiner Wahrnehmung der Ukraine-Krieg tatsächlich eine Zeitenwende war und ist. Jetzt erstmal zwei Texte über diesen Krieg. Der erste ist von einer Band mit einer sehr geilen EP, die heißt Die Neue Deutsche Dunkelheit. Die Band heißt Eine Handvoll Scherben und der Track heißt 2022. Der Russe ist der alte Feind und dreht den Gashahn zu. Der Kalte Krieg ist gut geheizt mit deutschem Waffenstahl. 2022, ein Jahr geht vorbei. 2023, die Welt steht vor dem Aus. China droht mit einem Krieg und der Westen ist schockiert. All die falschen Freunde zeigen jetzt, wer sie wirklich sind. 2022, der Wahn geht um, die Angst regiert. 2023, weil ohne Angst hier gar nichts funktioniert. Sie nennen es nicht mal Krieg von Heidi Reska. Sie kommen in dein Land, mitten in der Nacht und sie plündern und sie morden. Sie marschieren einfach ein, euch ins Gesicht gelacht und sie rauben und sie morden. Es ist Krieg, das ist Krieg. Sie schalten Regeln gleich, nennen es nicht mal Krieg. Und sie quälen und sie morden, sie machen alles für den Sieg. Nichts darf im Wege stehen und sie foltern und sie morden. Und es ist Krieg, das ist Krieg. Es ist nicht fair, wenn alles fehlt, wenn nichts mehr steht, wenn dein Leben nicht mehr dir gehört. Es ist nicht fair, wenn sie dich holen, ganz unverhohlen und du nicht weißt, was aus dir wird. Es ist nicht fair, wenn sie annektieren, wenn du alles verlierst und ihr nicht weißt, wohin du gehörst. Und eben dieser Text von Heidi Reska ist auf den russischen Angriff auf die Ukraine am 22. Februar 2022 gemünzt. Der Text versucht sich auch ins herrschende Narrativ einzuordnen. Die eine Seite wird dämonisiert, eine Seite bekommt die Opferrolle. Eine Seite ist gut, die andere Seite ist böse. Und deshalb ist es auch leicht, sich im Krieg auf eine Seite zu schlagen. Wer will schon zu dem Bösen gehören? Aber der Text ist gescheitert, weil er eben eine Seite nicht explizit benennt, beschreibt er das Wesen des Krieges aus einer menschlichen Perspektive. Er beschreibt das Wesen eines jeden Krieges. Nur weil sich Heidi Reska in die Logik des Krieges begeben, bedeutet das nicht, dass sich aus dieser Logik nicht ausbrechen lässt. Deshalb ist dieser Text trotzdem gut, weil er gescheitert ist. Das Scheitern beschreibt das Wesen eines jeden Krieges in Bezug auf die Menschlichkeit. Denn wenn Krieg ist, dann gibt es nur noch zwei Seiten, die richtige und die falsche. Und die falsche kann nichts richtig machen und die richtige nichts falsch. Dieses Konditional ist die Bedingung der Möglichkeit des Krieges. Eine zweiwertige Logik, die die jeweils andere Seite abwertet. Ein Zirkelschluss und Teufelskreis. Sobald er geschlossen ist, steht dem Krieg nichts mehr im Wege. Der Krieg polarisiert bis zur Unmenschlichkeit. Im Krieg verschwimmen die Grenzen zwischen der Barbarei der einen mit der Barbarei der anderen. Die Barbarei der einen rechtfertigt die Barbarei der anderen. Und was übrig bleibt, ist Barbarei. Die Menschlichkeit ist das erste Opfer des Krieges, weil der Krieg vergessen lässt, dass es immer noch Menschen sind, die sich in seinem Antlitz gegenüberstehen. Das andere wird uniform das andere und zwängt einem selbst in eine Uniformität des eigenen. Aus buntscheckigen Haufen werden tarngefleckte Herden, die in den Fleischwolf der Schlachtfelder getrieben werden. Krieg ist alles andere als normal. Krieg ist ein Verbrechen, das uns anscheinend keine andere Wahl lässt, als in sein Geheul einzustimmen. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil er uns vergessen lässt, dass wir alle Menschen sind. Jeder und jede für sich und überall. Und deshalb haben wir alle zusammen, wenn Krieg ist, einzig und allein eines. Und das ist verloren. Und das gilt für uns alle und das gilt ausnahmslos. Viele verlieren ihre Existenz, ihr Leben, werden vertrieben oder sonst wie zur Flucht gezwungen. Und andere, vor allem diejenigen, die sich nicht auf oder in direkter Nachbarschaft zu den Schlachtfeldern befinden, verlieren anscheinend auch etwas sehr Wichtiges. Und das ist ihren gesunden Menschenverstand. Doch genau der wird gebraucht, um einzusehen, dass es in allen Kriegen dieser Welt nur um Macht und Kohle geht. Aber eben nicht für alle, sondern nur für die wenigen auf Kosten der vielen. Dagegen Hilfe Erinnerung. Doch Krieg bedeutet vor allem auch Vergessen. Vergessen zum Beispiel, dass Begegnungen auf Augenhöhe, Begegnungen, in der sich andere als andere wechselseitig anerkennen, die neugierig sind, voneinander lernen wollen, sich austauschen, Bewegung in die starren Korsetts aus Staat, Nation und Kultur bringen könnten. Das wäre dann ein erster Schritt auf dem Weg hin zum guten Leben für alle. Die zweiwertige Logik zwischen dem einen und dem anderen aufheben, statt der Trennung das Gemeinsame suchen. Aber jetzt dann die angekündigten Texte, die den Krieg als das beschreiben, was er ist, nämlich eine ganz große Scheiße. Und ich fange an mit einem Text von Dritte Wahl, der ist Dämon. Es geht ein Wesen um seit vielen Jahren schon, ein kleiner, hässlicher, gefährlicher Dämon. Er bringt dem Menschen Angst und Verunsicherung. Für viele Kriege war er allein der Grund. Er kennt keine Grenzen, überall ist er zu Hause. Er hat tausende Gesichter und sieht doch immer ähnlich aus. Er hat viele Namen, doch egal wie man ihn nennt, es bleibt stets dasselbe Wesen, das ein jedes von uns kennt. Und jeder kleine Frieden, den man noch so schwer erreicht, ärgert ihn gewaltig und zur Stelle ist er gleich. Und er bringt seinen Nebel mit aus Furcht und Aberglauben und streut giftigen Sand in ihre Augen. Er flüstert ihren bösen Lügen in ihr Ohr. Einfache Lösungen gibt er ihnen vor. In ihre Nasen strömt ein seltsam süßer Duft und viel zu viele folgen, wenn er zu den Waffen ruft. Und immer, wenn wir denken, der Bösewicht ist weg, dann zeigt er voller Freude, er hat sich nur versteckt. Er ist immer noch hier, kein Wort von dem es war, und noch genauso stark, wie er es immer war. Abbruch, Krieg. Jeden Tag ist er unterwegs, hat die ganze Welt gesehen, schenkt vielen Angst und Not, nimmt vielen ihr täglich Brot. Manchmal kommt er auf leisen Sohlen, um sich seine Opfer zu holen. Manchmal, da macht er auch krass, damit jeder etwas davon hat. Bei vielen Reichen gern gesehen, bleibt er meist beim Volke stehen. Die Armen müssen mit ihm gehen, sie sterben für sein System. Er ist grausam und brutal, sein Besuch ist meist fatal, weil was er berührt, riecht nach Blut. Was er bringt, ist Schmerz und Wut. Er ist so alt wie die Menschen, muss mit allen Mitteln kämpfen. Er hat bald die Welt zerstört, nimmt sich, was ihm nicht gehört. Auf der Suche nach Macht und Geld zieht er nun um die ganze Welt, hinterlässt eine grausame Spur, doch die Menschheit, die bleibt stur. Muss denn das wirklich sein? Warum redet ihm denn da keiner rein? Kann man Konflikte nicht friedlich klären? Kann man sich nicht gewaltfrei wehren? Und als er unser Land verlässt, herrscht hinter ihm Hunger und Pest. Er dreht sich nochmal langsam um, seine Augen leer, sein Blick ist stumm. Lächelnd betrachtet er sein Werk, er sieht es gut von diesem Berg. Er wird sich jetzt davon machen, man hört ihn noch von weitem lachen. Er ist der große Dieb, den es auf Erden gibt. Nichts ist ihm lieb. Er nennt sich Krieg. Den nächsten spiele ich euch nochmal vor. Thank you. Prabhupadas könnt ihr ja lesen mit Krieg. Der nächste ist von Hannes Bader, Krieg ist Krieg. Alte, kranke, mächtige Männer fühlen sich frisch wie neu belebt, wenn erst das Blut von Millionen Menschen an ihren Händen klebt. Durch wie viel Blut dürfen sie warten, über wie viel Leichen gehen und der Welt das aufzuzwingen, was sie unter Recht verstehen. Wie weit reicht die Geduld der Völker? Wie lange darf man ungestört gewaltsam nehmen und vergeuden, was der ganzen Welt gehört? Wer weiß, vielleicht setzt eines Tages in einem kleinen, fernen Land ein kleiner Krieg, ein winziger Funke, wieder die ganze Welt in Brand. Und statt nach harten, präzisen Schlägen einen leichten, schnellen Sieg, wird es dann nur noch Verlierer geben und keinen Frieden. Krieg ist Krieg. Alle, die hier zusammenkamen, wollen, weil wir uns einig sind, dass niemand mehr in unserem Namen je wieder einen Krieg beginnt. Der Gang 350. Vor welchem Krieg habt ihr mir nochmal Angst gemacht? Aufgeschlagene Knie auf den stillgelegten Gleisen. Lasst die Amphibien in der Sonne verweisen. Der schnelle Weg nach Haus. Der schnellste Weg nach Haus. Faltige Hände streicheln deine Wange, sorgen sich und straffen dich. Schwarzer Schnaps und weg. Kreuze, Messer, Uniform, Versteck. Die Wolke, die Welt, die Welle, verseuchte Pilze schieben dich in eine andere Welt. Die Kinder vom Busbahnhof, kein Geld, aber Schadenfreude und Camcorder. Playmobil, Lego, Komasaufen. Vor welchem Krieg habt ihr nochmal Angst gemacht? Vor welchem Krieg? Dinosaurier und Düsenjets. Vor welchem Krieg habt ihr mir nochmal Angst gemacht? Vor welchem Krieg? Zu welchem Krieg soll keine gehen? Zu welchem Krieg? Und das sind dann tatsächlich auch gute Fragen. Und ich mag gute Fragen. Und gute Fragen sind gut, weil sie zum Nachdenken bringen. Und Nachdenken ist gut, weil es die Voraussetzung dafür ist, um zu wissen, wo man steht. Nachdenken ist gut, weil es dazu bringt, zu wissen, was Mensch will. Warum Mensch nachdenkt, kann und sollte die Antwort eigentlich sein, wenn Mensch nachdenkt, kann und sollte die Antwort eigentlich sein, keinen Krieg zu wollen. Und keinen Krieg zu wollen scheint allerdings aus dem Nachdenken emanzipatorischer Bewegungen so gut wie völlig verschwunden. Gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär zu sein, scheint aus der Wahrnehmung der linken und sozialen Bewegungen gänzlich verschwunden zu sein. Und selbst bei denjenigen wenigen, die sich noch als AntimilitaristInnen verstehen und als solche aktiv sind, scheint es gerade die Tendenz eines inhaltlichen Rollbacks zu geben. Die aktuellen Kriege werden wahlweise als antikoloniale, imperialistische oder Stellvertreter Kriege verstanden, als eine Art Vietnam 2.0 sozusagen. Und das ist ein Rückfall in alte Theoriemuster. Diese Analysen mögen nicht unbedingt falsch sein, doch verschleiern sie zwei Sachen und die sind für mich entscheidend. Diese Ansätze gucken auf die Welt durch die Brille der Herrschenden zum einen, zum anderen lassen sie die Tür offen für den guten Krieg und das gute Militär. Beide sind und bleiben aber Widersprüche in und an und für sich. Wer zum Beispiel vom imperialistischen Krieg spricht, verschweigt alle anderen. Dabei halte ich es nach wie vor für mehr als dringend nötig, eine klare Haltung gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär zum einen zu bewahren und auch in der öffentlichen Debatte sichtbar zu machen. Hier wie dort, immer, überall und sowieso. Und allen Widerständen zum Trotz zeigen, dass eine klare Haltung gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär und gegen jeden Militarismus ohne jeden Schnickschnack drumherum eine selbstverständlich ist, ist aus meiner Sicht so richtig wie nötig und so nötig als wie schon lange nicht mehr. Und gleichzeitig mache ich aber den Menschen in Kriegsgebieten keinen Vorwurf, wenn sie sich entscheiden zu kämpfen. Weil wenn Menschen in die Logik des Krieges gezogen werden, gibt es keine gute Entscheidung mehr. Das ist die Grausamkeit der Logik des Krieges. Sie nimmt die Möglichkeit, uns für das gute Leben zu entscheiden, weil es im und durch Krieg kein gutes Leben mehr geben kann. Das Einzige, was dagegen helfen könnte, ist Erinnerung. Sich erinnern, dass es Ideen für ein gutes Leben gibt. Und ein gutes Leben in diesem Kontext ist eben eines, in dem Kriege nicht mehr stattfinden. Und wenn wir genau das nicht vergessen, dann fällt auch die Propagandascheiße, um die es gleich gehen wird, die die Herrschenden am Anfang abgezogen haben, um uns alle auf Kriegskurs zu bringen, auch auf einen keinen fruchtbaren Boden. Im Gegenteil, vielleicht würden Kriege generell nicht mehr stattfinden und Militär wären Scheißvereine aus der Vergangenheit. Aber soweit sind wir leider noch lange nicht. Die Propagandamaschinen des öffentlichen Diskurses laufen auf Hochtouren. Freude, schöner Kriegesfunken, Bruder aus Elysium, wir betreten feuertrunken, teuflischer dein Heiligtum. Deine Zauber trennen wieder, es ist Mode, dass man teilt. Alle Menschen werden Feinde, wo dein feuriger Flügel weilt. Der nächste kommt wieder vom Band. Wenn es will. Wir werden verhungern, Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Partei investieren. Das ist kommend aus dem russischen Raketenwirr. Er uns will wieder Krieg, kann er haben, bitte sehr. Ich kenne keine Partei mehr, nur noch transatlantische Heer. Ein Volk, eine NATO, eine Werteunion. Sie reicht von anderen hin. Nachgegangen und verstehen und festgestellt, es gibt diese Faschisten nicht. Es gibt keine Nazis. Ein jüdischer Präsident. And my own grandfather fought like in the winter of the 45 at this river, at this border. Die Russen sind verblendet, Propaganda vom Staat. Das haben die im ARD im Brennpunkt gesagt. Lache für Stalingrad und mein Ohr. Sie hat die Hand zurückgedreht und wir frieren gegen Putin. Und wir sitzen am Preußenfänger und sie kratzen die Hände. Und dann will ich hacken für das Heer. Endlich kommt die Zeitenwende. Vom Ganzen bis zum Tini. Keiner ist hier mehr Berlini. Deutschland gegen den Faschismus. Slava Ukraine! Europäische Aussehen, dass das keine Europäer sind, im kulturellen Sinne. Wow, we are standing on the shoulders, not only of Joschka Fischer, but also of our grandparents. And this is what's in the grounds where I'm standing on. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung von alle Scheiße, was da tatsächlich an alles an Scheiße rumgekommen ist am Anfang vom Krieg, in dem sie uns auf diesen Krieg haben einstimmen wollen. Der nächste Text ist ein bisschen, also auch aus der Zeit, ist von abwärts und heißt Propaganda ist. Friedensdrohnen kommen geflogen, Propaganda ist gelogen. Jede Nachricht aufgesogen, Propaganda ist gelogen. Alle Wahrheit weggeflogen, Propaganda ist gelogen. Und die Moral so fuck verlogen, Propaganda ist gelogen. Bilder lügen, du wirst betrogen, Propaganda ist gelogen. Hier kommt der Krieg, wird nichts verschonen, Propaganda soll sich lohnen. Dazu eine Antwort in einem Text von mir, seitdem der Krieg ist. Seitdem der Krieg ist, erzählt er mir, ich müsste mich entscheiden. Seitdem der Krieg ist, erzählt er mir, die anderen sind schuld. Seitdem der Krieg ist, erzählt er mir von meinen Werten. Seitdem der Krieg ist, erzählt er mir von euren Waffen. Seitdem der Krieg ist, erzählt er mir, eure Waffen würden meine Werte verteidigen. Seitdem der Krieg ist, legt ihr mir eure Waffen in meine Hände. Seitdem der Krieg ist, sollen meine Hände eure Werte tragen. Seitdem der Krieg ist, bestimmen eure Werte meine Schuld. Seitdem der Krieg ist, wohne ich im Keller. Und ich glaube euch kein Wort. Denn es begann, wie immer, mit einer Lüge. Der Lüge von verteidigten Menschenrechten und gebohrten Brunnen. Der Lüge vom Antiimperialismus und der verteidigten Freiheit. Der Lüge vom großen Abenteuer und dem sauberen Krieg für die gute Sache. Der Lüge von Ruhm und Ehre und dem geretteten Leben. Der Lüge, es gäbe keine andere Wahl. Doch die Wahrheit ist, es gibt eine andere Wahl. Und ja, ich kann mich entscheiden. Entscheiden, nicht der Logik des Krieges zu verfallen. Entscheiden, nicht im Nebel des Krieges verloren zu gehen. Entscheiden, dass es mehr gibt als schwarz und weiß. Mehr als Freund und Feind. Mehr als gut und böse. Mehr als das eine und das andere. Denn eins steht fest, dass Menschen Menschen töten. Will ich nicht. Nicht mit euren Waffen, nicht für eure Werte. Was sollen das für Werte sein, die aus Menschen schlechter machen, die sich an die Schlachtbank führen, die sich noch ins Fäustchen lassen, wenn irgendwo die Bomben krachen? Zerfetzt ist die Moral wie eine tote Leiche und ihr erzählt mir jedes Mal das Gleiche, wenn es wieder losgeht irgendwo. Doch fällt ein Mann, ein Mann, im Krieg wie eine Eiche, dann stirbt auch sie. Die Menschlichkeit. Diese Welt mit euren Werten, und das ist ganz gewiss, diese Welt ist nicht die meine, und damit hat es sich. Zieht in eure Kriege ohne mich. Der Text konnte auch Spuren von goldenen Zitronen und Toxoplasma enthalten. Kriegspropaganda wirkt. Von den Flanken kommt schon längst ein Angriff, der die starke Tendenz zur autoritären Formierung dieser Gesellschaft noch verstärkt. Und nichts anderes ist es, wenn die Möglichkeit, unliebsame Meinungen öffentlich kundzutun, massiv eingeschränkt werden soll und dass diejenigen, die es trotzdem machen, mit ebenso massiven persönlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Bis hin zum Entzug ihrer Freiheit bzw. ihres Bleiberechts. Und das sind, wohlgemerkt, um es nochmal zu betonen, Maßnahmen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Das ist genau das Gegenteil von Nie wieder Krieg. Für mich riecht das eher nach einem Schon wieder, weil Nie wieder in seiner vollen Länge Nie wieder Krieg, Nie wieder Faschismus heißt. Weil hier eine politische Debatte mit massiver Repression der Einschränkung bzw. den Entzug unveräußerlicher Grundrechte erstickt werden soll. Hier zeigt der bürgerliche Staat, zu welchen Fratzen er fähig ist und auch, was diese Rechte und diese Grundrechte wert sind, die er ach so hoch hält. Darin spiegelt sich auch ein Teil der Grausamkeit der Logik des Krieges, die ihre wilden Kreise zieht, wenn die Hunde des Krieges von der Kette gelassen werden. Sie nimmt uns die Möglichkeit, uns für das gute Leben zu entscheiden, weil es im und durch Krieg kein gutes Leben mehr geben kann. Und wenn kein gutes Leben mehr in Sicht ist, dann gilt eben nur noch eines, und das ist alle gegen alle. Statt zusammen gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär. Und sich genau daran zu erinnern, ist jetzt wichtig. Gerade jetzt, wo von Seiten der Herrschenden unverhohlen von Kriegstüchtigkeit gesprochen wird. Gerade jetzt, wenn von Seiten der Herrschenden die finanziellen Schranken für unverhohlene Kriegsvorbereitungen gefallen sind. Sie nennen es dann Sondervermögen und sie sprechen von Schuldenbremsen. Sie sprechen aber nicht davon, dass soziale Linderungen der Verwerfungen, die Kapitalismus und die Einteilung der Welt in Nationalstaaten hervorbringt, gelindert werden. Stattdessen schwören sie ein auf soziale Härten im Namen der Sicherheit. Sie schwören ein auf Opferbereitschaft in kommenden Kriegen. Sie opfern soziale Errungenschaften, die nicht erbettelt wurden, sondern erkämpft, zugunsten einer Kriegslogik, die die Sicherheit für alle zum Ziel hat, während genau diese Sicherheit mit Sicherheit dazu führt, dass es keine Sicherheit mehr gibt. Nämlich die Sicherheit, eine reale Chance auf ein möglichst gutes Leben zu haben. Ein möglichst gutes Leben für alle. Und gegen dieses möglichst gute Leben für alle wird sich gerüstet. Und das Perverse ist, diese Rüstung findet im Namen der Sicherheit statt. Dass möglichst alle ein möglichst gutes Leben haben sollen. Und zum Thema Rüstung, ein Track von Uta Pilling. Will keiner mehr. Vor einiger Zeit waberte die Vokabel Kriegswirtschaft durch die Echokammern. Jetzt werden Kassen geöffnet für grenzenlose Aufrüstung. Und die Echokammern schweigen stille. Das immer wiederkehrende Gejammer über die ach so schlecht ausgerüstete Bundeswehr hat gewirkt. Hätten besser alle zugehört, damals, als Olaf Scholz eine Zeitenwende angekündigt hat. Damals, als Pistorius die Zeitenwende vollendet hat und uns erklärte, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Denn der Krieg, er braucht Ressourcen, um zu leben, überleben. Der Krieg hat einen hohen Verschleiß. Er verschleißt alles, was sich ihm unterordnet. Der Krieg hat immer Hunger. Deshalb weitet er sich aus. Der Krieg macht Angst. Angst, verschlissen zu werden. Deshalb muss man vorbereitet sein, sich auf das Verschlissenwerden vorbereiten, Verschleißmaterial schmieden, kriegstüchtig werden, die Wehrpflicht wieder einführen, gute Menschen zu Soldaten machen, guten Menschen zum Verschleiß und verschlissen werden, ausbilden, gute Menschen töten und sterben beibringen, guten Menschen das Leben nehmen und das Sterben geben, gute Menschen im Nimbus zwischen Leben und Tod kasernieren, gute Menschen zu lebendigen Leichen machen. Dazu von Franz K., Schieß und Marschier. Ein Mann steht mit einem Bein schon beim Bund, wenn er nur geboren wird, damit er unserem Staat auch schützen kann. Der Soldat, der trinkt, er spielt Krieg und den Held, und sein Tag ist kaputt, kaputt wie er. Doch so mancher heut, der glaubt nicht mehr daran, denn verfriegt ein Mann muss ganz anders sein. Und er weigert sich, mit der Waffengewalt Frieden und Glück zu erschießen. Schieß und marschiere, Befehl und Gehorsam überall, denn es ist gleich, ob unser Land zugrunde geht, denn bedenk, du bist auch dabei. Und der Teufelskreis hört niemals auf, wenn man nicht an die Wurzel geht, wenn man nicht die Gewalt zerbricht. Söldner von den versauten Stiefkindern. Du hast noch gestern mit mir gesessen, doch heute wirst du schon aufgefressen. Du bist jetzt wertlos, nur totes Fleisch, arm und reich, im Tod nur gleich. Die Luft geht schwanger mit der Pest, die Ratten feiern ihr größtes Fest. Sie fressen sich durch, tote Leiber, und werden immer, immer geiler. Ei, wie fliegt die Kugel fein in der Mutter Kopf hinein. Ach, wie schön die alte Tante lichterloh des Nächtens brannte. Sieh, mein Bruder, da im Gras, der kleine Körper voller Gas. Ganz müde ist mein Schwesterlein vom Spielen mit Soldaten fein. Du siehst die Welt mit der Waffe in der Hand, übst für den Krieg im eigenen Land. O Söldner, geboren, um im Dreck zu sterben. Killer Made in Germany von Ansicht X. Er ist ein guter Bundeswehrsoldat. Marschieren und parieren, ja, das kann er akkurat. Er liebt sein Vaterland und er liebt den Vaterstaat. Er ist ein idealer Bundeswehrsoldat. Er ist ein guter Bundeswehrsoldat, er kann schießen, quälen, morden und anstelle von einer Zelle gibt's dafür auch noch Beifall, einen Titel, einen Orden. Er ist ein stolzer Bundeswehrsoldat. Mit Kamera und Kamerad probt er den Nahangriff im Krieg und mit gestrecktem Arm feiern sie den großen Sieg. Den Krieg geheim zu proben, könnt sein Dienstherr ja noch loben. Doch zu filmen diese Tat grenzt an Hochverrat. Dummer Bundeswehrsoldat. Erstaunt das Volke währenddessen, wahrscheinlich hat er es vergessen, bringt man gut durch dünkte Erde, eine braune Saat, dann keimt und wächst ein braunes Resultat. Bundeswehrsoldat, verkappte Propagandatat, Secondhand Publicity für Killer made in Germany. Bundeswehrsoldat, Mörder für den Staat, vereint zur Kompanie, Killer made in Germany, Killer made in Germany. Der kommt auch nochmal vom Band. Wenn es euch zu viel ist. Thank you. Auch wenn es der Job von Soldatinnen ist, süß und ehrenvoll fürs Vaterland zu sterben, tun nicht alle ihren Dienstherren den Gefallen und kommen aus dem Krieg zurück. Und wenn es danach keine Verwendung mehr für sie gibt, sei es, weil sie nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr zu gebrauchen sind, weil sie völlig zerschossen oder traumatisiert zurückgekommen sind, scheiden sie aus dem aktiven Dienst aus. Und diese militärische Ausscheidung wird dann mit Veteran genannt. Aber auch in dieser Funktion sind sie noch nützlich. Sie tragen den Krieg zurück in die Gesellschaft. Idealerweise als Werbeträger für noch mehr Krieg und noch mehr Militarisierung. Das zumindest hofft der Bundestag und hat deshalb am 24. Mai 2024 beschlossen, einen Tag zu Ehren der Veteranen einzuführen. Und deshalb ist seit dem 15. Juni eines jeden Jahres der sogenannte Veteranentag. Und dieses Jahr wird der Veteranentag erstmalig groß zelebriert. Das bundesweit und auch mit einer zentralen Veranstaltung in Berlin. Und dort soll es auf einem großen Areal am Reichstag als offenes Familienfest mit Ständen von unter anderem Veteranenvereinigungen auch Konzerte geben und Reden auf einer Bühne und sogar eine kostenfreie Hüpfburg. Und damit soll dann natürlich auf das Veteranendasein aufmerksam gemacht werden, denn schließlich haben sie ja auch ihr Leben für die Sicherheit dieses Landes riskiert. Einige sind dabei sogar gefallen und auch nicht mehr aufgestanden. Aber, und das ist nur nebenbei bemerkt, die allermeisten sind nicht nach einem Gefecht auf dem Schlachtfeld liegen geblieben, sondern sie sind verunfallt oder über das beschissene militärische System von Befehl und Gehorsam gestolpert und haben sich deshalb selbst umgelegt. Und dass dieser Veteranentag nur ein weiterer Schritt zu mehr Militarisierung und Kriegsgewöhnung ist, muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Weil jede Feier des Soldatischen, egal ob aktiv oder nicht, ist auch ein Abfeiern des Krieges. Und deshalb jetzt auch ein Aufruf von mir. Der Veteranentag am 15. Juni am Reichstag ist eine gute Gelegenheit, gegen jeden Krieg und gegen jedes Militär auf die Straße zu gehen. Und es gibt meiner Einschätzung nach eine reale Chance, diesen Tag für die Bundeswehr zum Desaster werden zu lassen. Denn die Logik des Krieges duldet keinen Widerspruch. Deshalb ist jeder Widerspruch auch ein Ausbruch aus der Logik des Krieges. Also nutzt die Gelegenheit, bringt euch ein und geht am 15. Juni auf die Straße. Infos dazu gibt es zum Beispiel auch vom provisorischen anarchistischen Antikriegsrat. Und Veteranen waren natürlich auch Gegenstand von Texten, von Liedtexten. Und da lese ich euch jetzt noch ein paar vor. Und das erste Beispiel ist von Fahnenflucht. Die anderen Beispiele kennt ihr wahrscheinlich auch. Die sind dann im Original Englisch, aber die habe ich mal übersetzt. Und in meiner ersten Lesung hatte ich damals die Lieder raten lassen und das mache ich jetzt trotzdem. Mal gucken, ob ihr sie kennt. Und ich denke, ihr kennt sie. Aber ich habe sie auch ein bisschen verändert dann, damit es nicht allzu einfach wird. Aber erstmal Fahnenflucht mit Krieg im Kopf. Es war die Hölle, es war Krieg, es ging ums nackte Überleben. Du musst rennen, du musst fliehen, diese Bilder im Kopf, die verlassen dich nie. Und jetzt kommst du und willst mir erzählen vom Frieden auf der Welt, wie dich die Zukunft quält. Ach, das Leben ist so teuer und der Sessel dennoch warm, doch aus dieser Perspektive nimmt man nichts so richtig wahr. Der Tod fegt die Straßen der Städte, das Umland ist längst schon zerstört. Man kann halt nicht jeden beweinen, das Leben muss weitergehen, einfach nur weitergehen. Ruinen bedämpfen die Schreie, ich stehe draußen vor der Tür. Alles, was ich hatte, wurde nach und nach zerstört, schutzlos, machtlos ausgeliefert. Alles, was ich hatte, wurde nach und nach zerstört. Ihr macht eure Grenzen dichter. Es Es war die Hölle, es war Krieg, es ging ums nackte Überleben. Du musst rennen, du musst fliehen, die Bilder im Kopf verlassen dich nie. Haben selber keine Lösung, sowas kann man nie kapieren. Spekulieren mit Konflikten und bald auch vor deiner Tür. Jetzt zu dem ersten Text, den ich übersetzt habe. Ich frage euch gleich trotzdem mal. Also da eine Triggerwarnung vorweg. Der Text ist auch misogyn und porträtiert eine toxische Männlichkeit. Ich habe ihn trotzdem genommen, weil der Text tatsächlich sehr bekannt ist, denke ich. Aber einfach mal zu zeigen, welche Scheiße da ab und zu mal im Radio läuft. Habe ich den übersetzt und trage ihn trotzdem vor. Du trägst ja Lippenstift und Locken in deinem gefärbten Haar. Du denkst wohl drüber nach, noch irgendwohin auszugehen. Der Schatten an der Wand sagt mir, dass die Sonne untergeht. Ich war es nicht, der mit diesem verrückten Krieg in Asien angefangen hat. Aber ich war stolz, dorthin zu gehen und meine patriotische Pflicht zu erfüllen. Und ja, es stimmt, ich bin nicht mehr der Mann, der ich mal war. Es ist schwer, einen Mann zu lieben, dessen Beine verkrüppelt und gelähmt sind. Und ich kann die Bedürfnisse einer Frau in deinem Alter nachvollziehen. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis ich nicht mehr hier bin. Und ich brauche immer noch etwas Gesellschaft. Und gerade hat die Tür geknallt. Sie ist jetzt weg. Dieses Knallen habe ich schon 100 Mal gehört. Wenn ich mich noch bewegen könnte, würde ich meine Pistole holen und sie erschießen. Kennt er doch. Nee, auch nicht? Okay. Ich spiele es dann mal vor. Also, Kenny Rogers ist Original von Tennessee. Beim nächsten probiere ich es nochmal. Das habt ihr aber bestimmt schon mal gehört. Hoffe ich. Ich kam in einem langweiligen Kaff zur Welt. Der erste Tritt, den ich kassierte, war zu meiner Geburt. Mein Leben wird auch enden als getretener Hund, der sein halbes Leben damit verbracht hat, das zu vertuschen. Zu Hause bin ich etwas auf die schiefe Bahn geraten, deshalb drücken sie mir ein Gewehr in die Hand und schicken mich in ein fremdes Land, um den gelben Mann zu töten. Wieder zurück ging ich zur Raffinerie und der Personaler sagte, Herr Junge, wenn es meine Entscheidung wäre. Und dann ging ich zum Veteranenbüro und der Typ sagte, Herr Junge, verstehst du das denn nicht? Ein Bruder von mir war in Khe San, kämpfte gegen den Vietcong. Der ist noch dort und er lebt nicht mehr. Er hatte eine Geliebte in Saigon. Ich habe ein Foto von ihm, auf dem er in ihrem Arm liegt. Und da hinten im Schatten des Gefängnisses, draußen bei den Gasfackeln der Raffinerie, reiße ich jetzt schon seit 10 Jahren meine Zeit ab. Und es gibt keinen Ort, an den ich flüchten könnte. Keinen Ort, wo ich hingehören könnte. Aber das kennt er, oder? So. Wenn ich ein Refrain übersetze, das ist Born to in the USA. Aber ich habe das Übersetzte auch gar nicht wiedererkannt. Ja. Ist ein Antikriegslied, das weiß nur keiner. Also so ein ziemlich gutes sogar. Oder ein bisschen wenig. Aber das war es ja auch schon. Fast habt ihr es geschafft. Aber heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Aber tatsächlich gibt es jetzt noch mal ein paar Texte, die auch Mut machen sollen, um bei jeder eben sich bietenden Gelegenheit zu sagen, gegen jeden Krieg, gegen jedes Militär, weil das Thema war ja beschissen wie immer. Und den Anfang vom Ende macht dann wie vorhin eben nochmal Konstantin Wecker. Und dann gibt es nochmal einen Text von mir und zum Schluss nochmal einen Text aus der ersten Lesung, mit dem ich auch damals aufgehört habe. Und ich nehme ihn nochmal, weil er einfach gut ist und wahrscheinlich, weil der Text auch mitverantwortlich dafür ist, dass ich auch zu dem geworden bin, der ich geworden bin. Und in dem letzten Text geht es auch ein bisschen um die Gewaltfrage. Und deshalb wollte ich mich dazu auch noch kurz positionieren. Ich finde, Gewalt ist nie eine Lösung. Aber angesichts gewalttätiger Verhältnisse kann sie aber, je nach Situation und nie, wirklich nie, verstanden als militärische Gewalt, ein Mittel sein, um Lösungen herbeizuführen, die das gute Leben für alle ohne Krieg, Militarisierung und Militarismus im Blick hat. Bevor ich aber zu dem Text komme, erst nochmal Konstantin Wecker mit »Es gibt kein Recht auf Gehorsam«. Es sind doch all eure Befehle nichts als ein hilfloser Schrei eurer gequälten Seele, doch damit wird sie nicht frei. Erst schafft ihr euch Untertanen, dann glaubt ihr, ganz oben zu sein, mit Uniformen und mit Fahnen, alles nur Schall, Rauch und Schein. Nur wer seiner selbst nicht sicher, erhebt sich selbst zum Herrn, wähnt sich so wesentlicher und bleibt wahrer Größe, doch fern. Pfeifen wir doch auf eure Ehre, auf Volk und Vaterland. Nehmen wir nie mehr Gewehre in unsere zerbrechliche Hand. Lachen wir den Generälen ins uniformierte Gesicht. Sie werden uns nie mehr quälen, wenn ihre Maske zerbricht. Lasst sie doch schreien und brüllen, wenn niemand mehr auf sie hört. Wird sich endlich enthüllen, was uns schon längst, schon so lange empört. Es gibt kein Recht auf Gehorsam. Verweigern wir jedes Gebot. Nur noch ein Sein ohne Herrschaft befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam. Verweigern wir uns der Macht. Geben wir allen alles. Bleiben wir unüberwacht. Da noch das Bild und jetzt kriegstüchtig yeah von mir. Es dreht sich diese Welt auf meinem Plattenteller, sie dreht sich laut, sie dreht sich schneller und endlich, endlich langsam wird es heller. Höre ich es richtig, so wird es langsam wichtig, nicht länger mit nur doof rumzusitzen, sondern spitzer noch die Ohren jetzt zu spitzen, denn gerade, denke ich, stellen sich die Weichen wohl für noch mehr Krieg mit noch mehr Leichen. Höre ich es richtig, so wird es langsam wichtig, denn der Krieg, er ist zurück und tüchtig, stimmen die Herrschenden uns drauf ein, wie süß und ehrenvoll es sei, Soldat zu sein. Doch ich stimme nicht in diesen Kanon ein und rufe laut und deutlich Nein und wundere mich laut, dass mich niemand hört, dass es anscheinend niemand stört, wenn sie offen nicht mit Ideen geizen, die Zukunft auf Schlachtfeldern zu verheizen. Mit dem Schlag war kriegstüchtig aufgehetzt, wird die Wehrpflicht wieder eingesetzt. Und weshalb? Weil angeblich andere uns ans Leder wollen? Und wer deshalb auch dafür bereit sein sollen, den anderen mit Hilfe unserer Haut deren Leder zu versohlen? Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch Quatsch und bestenfalls vermessen. Deshalb habe ich auch jetzt eines nichts vergessen. Den guten Krieg, den gibt es nicht. Und wer widerspricht, dem fehlt die Sicht darauf, dass die Herrschenden es sind, die so sprechen. Und die Herrschaft ist das eigentliche Verbrechen, die uns in die Kriege treibt. Alles, was mir deshalb immer nur zu sagen bleibt, ist Nein. Kriegstüchtig will und werde ich niemals sein. Kein Gerede von Vizo. Kein Gerede, nur die Tat, stoppt den skrupellosen Staat. Strohmast sägen, Bomben legen, ab und zu ein Attentat. Sprengt die Knäste, sprengt Paläste, sprengt die Schweine in die Luft. Sprengt die Banken, sprengt die Schranken, jagt die Bonzen in die Flucht. Nehmt euch, was ihr euch genommen, nehmt euch das, was euch gehört. Macht kaputt, was euch kaputt macht, macht kaputt, was euch zerstört. Noch ein Aufruf zur Revolte, noch ein Aufruf zur Gewalt. Viel zu lang gab's Unterdrückung, steinigt diesen Staat. Eine Revolution für den Frieden und die Freiheit, eine Revolution für die Anarchie. Ein Kampf der Unterdrückung, ein Kampf dem System, ein Kampf für die Anarchie. Das war auch mein Schlusswort. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ja.